world of cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, dann sage ich aber mal herzlich willkommen zur 30. Folge vom Monero Mumble. Es ist eigentlich interessant, ne? 30 Folgen und man hat irgendwie immer noch Startschwierigkeiten am Anfang. Aber genau, das ist der zweite Versuch jetzt. Wir haben wieder Themen vorbereitet für euch und werden anfangen mit Zahlen, Daten, Fakten zum Monero-Ökosystem, was ich eigentlich eine sehr schöne Idee finde, die Till vorgeschlagen hat, dass man eben so ja die Daten zum Monero-System, zum Ökosystem immer mal wieder hört und dann vielleicht auch so eine Entwicklung feststellen kann. Von ZDF geht es weiter zu ASIC Line, dem ich habe doch gesagt, dass die 30. Sendung ist, oder? Das ist die 30. Sendung heute. Micha trollt uns im Chat. Genau, also zu den ASICs, die wir auch angesprochen hatten in der Vergangenheit, gibt es ein Update. Ein Update wollen wir auch zu TipXMR geben. ja, ich fahre ja mit Plätzchen die 30. Sendung, sieht man nicht so gut, okay. Genau, ein Update zu TipXMR von Grisha und mir, dann auch ein Update zur Monero Sybil Attack, die gerade ja für Probleme sorgt und auch ja viele Reaktionen aus der Monero Community provoziert hat. So zum Beispiel ein Artikel von Seth Simmons, der auf seinem Blog immer mal wieder jetzt regelmäßiger, habe ich das Gefühl, sehr gute Artikel über Monero und andere Privacy-Währungen hat er schon geschrieben und jetzt eben auch zur Sybil-Attacke. Das werden wir ansprechen, dann die Reaktion der Monero-Developer, wie Patches praktisch rausgekommen sind für die Mitigation der Sybil-Attacke. Und ja, das ist, denke ich, auch ganz interessant. Dann Pornhub akzeptiert jetzt Monero, also die Feiertage können kommen. Und nicht nur Pornhub, sondern auch die Feiertage sind genau, die Quarantäne ist sichergestellt damit. Und auch viele andere Pornoseiten akzeptieren jetzt Monero und andere Kryptowährungen. Dann haben wir einen Artikel zum digitalen Euro, den wir euch empfehlen wollen. Und ja, Monero ist die meistgenutzte Spende für Tails OS, die meistgenutzte Kryptowährung zum Spenden für Tails OS, so rum. Und ja, zu guter Letzt haben wir noch CipherTrace, die zwei Patente eingereicht haben für das Tracing von Monero. Das werden wir auf jeden Fall thematisieren, weil CipherTrace ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder Schlagzeilen gemacht hat und da bestimmte Behauptungen in den Raum gestellt hat. Und zu guter Letzt die Ankündigung, dass XMR.to jetzt IP-Adressen speichert, wenn sie eben einen VPN-Dienst vermuten. Und damit sind wir live. Und Till, ich übergebe an dich für ZDF. Wunderbar. Ich würde jetzt auch gerne schon mal ZDF aufrufen. Allerdings hakt mein Browser gerade. Dann übernehme ich das doch einfach kurz. Sehr gerne. Ja, heute 13. Dezember 2020, unsere letzte Folge in diesem schrecklichen Jahr. Aktuell wurden 17,7 Millionen Monero schon gemined und somit ist der Anteil bis zur Tail Emission bei 98,1%. Das bedeutet, es sind nur noch 1,9% der Monero zu minen, bis die Tail Emission einkickt. Und man kann diese Tage zählen. Es sind noch ungefähr 483. Das ist nämlich der 10. April 2022. Ja, und der aktuelle Preis von Monero liegt bei 123 Euro. Und der Preis von XMR zu Bitcoin bei 0,00765. Und die Blockchain ist 94 Gigabyte groß. Und wir haben die letzten Tage ein All-Time-High in den Transactions gesehen. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass bei Pornhub jetzt Monero als Zahlungsmittel zugelassen ist. Wer weiß. Würde mich nicht wundern. Wir werden es nie erfahren. Ja, doch, CipherTrace wird uns das irgendwann alles Internet aufschreiben. Genau. Aber dazu später mehr. Ja, in der letzten Sendung haben wir schon mal über einen ASIC-Miner gesprochen, der angekündigt wurde und der ja so herausragende Zahlenwerte hervorgebracht hat, ja, mit dem man irgendwie 9 Gigahashes, Megahashes, sorry, im Monero-Netzwerk reinballern könnte für gerade mal 13.000 Euro. Und das auf einer 5-Nanometer-Architektur, die ja super neu ist und klang ja alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und das ist es nämlich auch. Die sind, wie sich herausgestellt hat, die Community hat die eindeutig als Scammer abgetitelt. Und auch hätten wir das jetzt mittlerweile gesehen in der Netzwerk-Hashrate, dass sich da was getan hätte. So, also ganz extrem und das ist nicht passiert. Also wer sich da was bestellt hat, der wurde sehr wahrscheinlich einfach nur ärmer. Also in dem Zusammenhang auch nochmal ein Dankeschön. Wir hatten ja letztes Mal Gäste hier mit im Stream und die haben ja auch schon gesagt, also das können Sie sich so nicht vorstellen. Und da wurde ja auch schon dieser Fake-Verdacht geäußert. Also von daher nochmal, ja, jetzt die Klarstellung, dass es wohl wirklich so zu sein scheint. Aber mehr als diesen Reddit-Post haben wir auch nicht gefunden. Aber so wie du gesagt hast, man hätte es ja an der Hashrate gesehen, wenn es tatsächlich solche Hardware gibt. Ja. Was ist die Hashrate von Monero gerade nochmal? Ich habe es ja vorhin noch gesehen. Irgendwas mit 1000 irgendwas Mega-Hashes. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, wie dieses Unternehmen hieß. Die hießen ASIC-Line. Ja, sollte man meiden. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir so die Zuhörer haben, die sich für 13.000 mal meiner kaufen. Aber ja. Aber wieso? 13.000, das war doch die teure Variante. Die hatten doch auch schon irgendwie so 5.000-Euro-Modelle. Ne? Also das war ja schon im Rahmen des Möglichen. Ja. Wir haben einen Kommentar bekommen von Flip. Till sieht genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob gut oder schlecht. Aber Daumen hoch. Keine Eitelkeiten hier. Alex, wie läuft's mit TippXMR? Ja, also das ist ja, das machen wir nicht mit Absicht, ne, dass wir hier mimen und immer Zoom sagen und dann ist es doch nicht so weit, sondern es dauert halt einfach ein bisschen. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben jetzt auch, glaube ich, in der letzten Zeit nicht so viel gemacht. Das hat mit Privatem bei mir und Krischer zu tun, dass wir einfach da jetzt gerade nicht so zu weit kommen. Aber wir sind natürlich immer noch dran, beziehungsweise haben das Ziel, das Projekt fertigzustellen. Und ich bin auch hoffnungsvoll, dass wir das schaffen. Ja, man darf das nur nicht so weit gehen lassen. Ne? Man muss immer wieder dranbleiben. Kann aber tatsächlich also echt noch dauern. Habt ihr jetzt gerade konkrete Probleme, oder? Ja, nur das Problem eigentlich, dass wir keine Zeit zum Programmieren haben. Okay, also Zeitproblem. Ja. Ich habe jetzt eine Vollzeitstelle angefangen. Die hat gerade jetzt am Anfang halt vor allen Dingen viel Zeit gekostet. Ich bin umgezogen. Alex hat private Sachen, ist auch jetzt umgezogen. Ja. Und unser dritter Programmierer, der schreibt gerade seine Bachelorarbeit fertig. Der hat absolut gar keine Zeit. Ja. Ist eigentlich nur ein Zeitproblem, aber wir gehen es, wie sagt man, Part-Time auf Englisch ist. Teilzeitmäßig gehen wir unser Projekt dann im neuen Jahr dann wieder an. Ja, also schlimmer fände ich es ja, wenn jetzt irgendwelche technischen Hürden so groß sind, dass ihr da keine Lösungsansätze für hättet. Aber so ist es ja halt einfach nur in der Arbeit. Ja, es ist halt, also ne, ich glaube, keine technische Hürde ist so groß, dass man sie nicht wirklich überwinden kann, sondern es ist halt nur eine Frage der Zeit. Und gerade bei mir, ich bin jetzt halt nicht so der Crack, was Programmieren angeht und viele Sachen muss ich dann halt von Grund auf lernen. Und das ist dann halt schon sehr zeitintensiv. Und da braucht man halt für vielleicht einfache Sachen, ne, wenn man es kann, einfach schon eine längere Zeit. Gut, dann lasst uns über die Monero-Sybil-Attacke sprechen. Für alle Leute, das möchte ich vielleicht gleich vorneweg sagen, die sich fragen, was ist denn eine Sybil-Attacke, gibt es ein sehr schönes Video von Samsung Galaxy Player auf YouTube, das wir auch in den Shownotes verlinken werden, wo er erklärt, nicht nur, was eine Sybil-Attacke ist, sondern auch konkret jetzt für den Fall von Monero, was eben jetzt in den letzten Wochen passiert ist, mit Dandelion++ und der Sybil-Attacke, die eben dagegen ausgeführt wurde. Also, falls ihr das jetzt im Nachgang hört, das hier jetzt nicht live, sondern als Podcast, dann würde ich vorschlagen, pausiert mal ganz kurz und schaut euch diese 15 Minuten da an, weil ich habe da auf jeden Fall noch was dazugelernt, beziehungsweise es ist mir sehr klar geworden, was denn jetzt hier eigentlich vorfällt. Und das finde ich so das Schöne irgendwie an Kryptowährungen. Du kannst diese technischen Aspekte von Adversarial Networks verstehen, ohne eine Programmiersprache zu können, sondern einfach so die Mechanismen, wie, ja, was denn Sybil eigentlich bedeutet. Der Justin Ehrenhofer hat aber auch echt ein gutes Video da gemacht mit Grafiken, die alles nochmal unterstützen. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Genau, da wird einem direkt klar, warum es Dandelion heißt, weil es tatsächlich so aussieht wie eine Löwenzahnblume vom Transaktionsgraph her. Ne? Ja. Sollen wir aber auch nochmal kurz erklären hier, was die Sybil-Attacke im speziellen Fall von Monero jetzt eigentlich gemacht hat? Ja, du hattest gemeint, du hattest Probleme. Transaktionen wurden nicht gesendet, ne? Ja, bei mir war alles tot, ja. Quasi, ich konnte überhaupt hier nichts mehr machen. Und ich habe zwei eigene Nodes, ein lokal hier eine Full Node und im Rechenzentrum eine Full Node. Und ich habe halt meine Wallet immer remote verbunden mit denen. Und tatsächlich war es so, dass ich, bei mir hieß es immer, es synchronisiert, aber die Blockhöhe, es fehlen zwei Blöcke quasi. Und die wurden nicht synchronisiert, weil es die gar nicht gibt. Das war ein Teil der Attacke, ja, dass ich sollte anders anfangen. Grundlage dieser ganzen Attacke sind nämlich 130 Monero-Nodes, die alle malicious sind. Was ist das deutsche Wort dafür? Bösartig. Schadhaft. Bösartig, ja. Genau. Die sind von einer Person aufgesetzt worden, vermutlich Fire and Ice. Und die haben halt nicht die normale Monero-Software ausgespielt, sondern eine modifizierte. Und die haben, dadurch, dass es so viele sind, haben sich auch viele legitime Monero-Nodes mit denen verbunden, weil das ja so ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist, ne? Je mehr bösartige Nodes im Netzwerk sind, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass sich deine Node mit einer von denen verbindet. Und wie das so ein Peer-to-Peer-Netzwerk macht, tauschen diese Nodes sich aus über andere Peers, die sie kennen. Und diese bösartigen Nodes haben dann die Peer-Liste übertragen mit nur den bösartigen Nodes. Das heißt, es war sehr wahrscheinlich, dass du irgendwie in Verbindung kamst mit diesen, ja, manipulierten Nodes, die dann eben so Sachen gemacht haben wie Transaktionen überwachen, bedeutet IP-Adressen werden gelockt zu den TX-IDs mit Zeitstempel und alles. Es wurde eben das Problem, das ich hatte mit dem Sync, es wurde eine falsche Blockhöhe propagiert und so konnten ganz viele Nodes nicht synchronisiert werden. Und was wurde noch gemacht? Ja, wenn du eine Transaktion dann doch gemacht hast, dann wurde die einfach fallen gelassen und wurde nie weiter transportiert. Das sind eine ganze Menge Sachen, die da passiert sind. Und deswegen gab es auch einige Patches von Monero, ja. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn jetzt? 4, 5, 6 Patches schon erhalten? Ich glaube, vorher waren wir bei 17.1.3 und jetzt sind wir aktuell bei 17.1.6, ne? Ja, und heute, vor wenigen Stunden, wurde schon die 17.1.7 getaggt auf GitHub, die schon wieder etwas patcht mit diesen malicious Nodes. Ja, und da gab es verschiedene Reaktionen in der Community auf diese Attacke und alle haben sich ein bisschen so darüber lustig gemacht oder gesagt, ja, das ist gar nicht so ernst, das ist ja nur so ein Amateur, so, der ist ja unfähig, eine richtige Attacke zu machen. Andere haben gesagt, ja, der ist psychisch krank und so, mag ja alles sein, aber das Monero-Netzwerk war lahmgelegt. Wir haben 6 Patches raushauen müssen oder so. Da kann man doch das nicht so kleinreden. Hier ging gar nichts mehr bei mir. Heißt, ich habe das irgendwie so im Kontext mit Mining-Software. Ja, der macht auch XMR-Stack, glaube ich. Ja, genau, also irgendwie so ein Client. Der ist ja schon sehr verhasst in der Monero-Community mittlerweile, weil der sich immer so negativ äußert und sich mit allen anlegt. Und irgendwann hat XMR-Stack dann auch die komplette Codebase von XMRig kopiert, was aber völlig legitim ist, soweit ich weiß, weil Open Source, man darf forken, das haben die Lizenzen zugelassen. Ja, ich finde. Und diese Patches, also sind das jetzt rein technische Patches, um das zu umgehen, oder sind das einfach nur irgendwelche Blacklists, um diese Nodes quasi auszuklammern? Gute Frage. Zwischenzeitlich war es so, dass eine Blockliste mit IP-Adressen von diesen malicious Nodes veröffentlicht wurde, nicht auf der Monero-Seite oder nicht auf der GitHub-Seite von Monero, sondern von, hab's gerade vergessen, irgendjemanden aus der Monero-Community halt. Und dann konnte man jetzt mit einer neuen Flag bei seiner Node Banlist oder Blocklist diese Textdatei hinzufügen und dann hat deine Node sich nicht mehr mit diesen malicious Nodes verbunden. Mittlerweile ist es so, seit der 17.1.6 und spätestens mit der 17.1.7 wirst du diese Blockliste nicht mehr benötigen. Ob diese Blockliste jetzt hardgecodet ist oder ob da jetzt andere Mechanismen sind, wie das erkannt werden soll, weiß ich nicht. Aber wir haben einen richtig guten Artikel von Seth Simons. Den verlinken wir auf jeden Fall. Super lesenswert. Eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Alles gut erklärt, um was es da geht. Und der hat auch immer die Pull-Requests, die das Fixen mitverlinkt. Das heißt, man kann einmal die Kommentare dazu lesen und auch in den Code schauen und gucken, was wie diese Attacke verhindert wird. Ich sehe gerade auf Reddit hier noch einen Kommentar unter dem Tag von der 1717, wo Selster, den habe ich auch schon öfter gesehen, einmal auf eine ausführlichere Antwort verweist und sagt, zu der 17.1.7, it is still recommended to use the ban list while it will automatically detect and kick nodes for doing the plus two. It is possible that the attacker finds edge cases again, like in 17.1.6. Also ist ja schon krass, ne, dass hier die Attacken sich so, oder die Attacke entwickelt sich weiter, während dann die Patches rausgehauen werden. Muss schon was mit Emotionalität zu tun haben, oder? Also die Geschichte, so wie sie jetzt gerade von der Community präsentiert wird, das ist einer, der nicht alle Tassen im Schrank hat und deswegen der Monero-Community schaden möchte, oder? So wird das doch präsentiert. Ganz genau, ja. Da schreiben Leute schon persönlich Nachrichten an denen auf Reddit und sagen, hey, bitte sucht dir irgendwie psychiatrische Hilfe und sowas. Und ich so, ja, mein Gott, fixt einfach die Bugs, so, ne? Aber, ja. Ich finde es einerseits spannend, klar, es ist immer interessant, so Sicherheitslücken auch mal zu finden und zu sehen und wie schnell dann drauf reagiert wird und so. Andererseits, das ist eine Problematik, die ganz viele Kryptowährungen trifft, weil alle basieren ja so ein bisschen auf diesen dezentralen Nodes, die sich über Peerlists austauschen und so. Wie schützen sich andere Kryptowährungen davor? Wie macht das Bitcoin so? Ich würde da auf jeden Fall sehr gern noch mehr drüber lesen. Ich meine, ein Problem bei Monero kommt jetzt durch Dandelion Plus Plus, ne, dass hier eben das möglich ist, dass ich eine Transaktion fallen lasse. Bei Bitcoin ist Dandelion nicht mandatory, oder ich glaube, bei Monero ist sie auch nicht mandatory, aber letztendlich hast du ja da das Problem auch, ne. Das ist ja jetzt nichts, was unique für Monero ist, solange du halt Dandelion hast. Und wenn du nicht Dandelion hast, dann hast du halt zumindest diesen Snooping-Faktor, dass du eventuell deine Transaktion gerade in der Flood-Phase an eine malicious Node sendest, die dann halt deine IP-Adresse weiß. Oder du musst halt Tor benutzen, um deine IP-Adresse zu verstecken dann. Ja, richtig. Ja. Ich bin da auch also hundertprozentig auf Grishas Seite. Ne? Also mir ist es eigentlich egal, warum der diese Angriffe fährt, aber solange diese Angriffe möglich sind, bin ich dankbar dafür, dass es stattfindet, damit man sie eben beheben oder umgehen kann. Genau, letztendlich alles, was dabei rauskommt, ist ein besseres Protokoll, ne? Oder halt ein Projekt, was keiner mehr nutzt. Was ich nur kritisch finde, ist, wenn man immer so Blocklisten braucht und diese Blocklisten aktualisieren muss, weil du kannst ganz schnell wieder irgendwie eine Instanz von 100 oder 300 oder 1000 Nodes starten. Über Cloud-Infrastruktur ist das möglich, ja. Du kannst auch über VPN oder Tor oder sonst wie dir ständig wechselnde IP-Adressen generieren. Also das kann ja alles leicht umgangen werden. Eben, und wenn es dann heißt, ja, er macht eine Plus-2-Blockhöhe-Attacke und wir erkennen das dann, ja, dann macht er halt eine Plus-3-Blockhöhen-Attacke, so, weißt du? Aber könnte man da nicht sagen, immer höher 1 oder höher 2, 2 oder höher? Ich weiß es nicht, Alex, aber ich finde die ganze Sache schon kritisch und ich finde es ein bisschen fahrlässig, wie in der Community da doch irgendwie mit umgegangen wird und sagt so, ja, wir haben es ja gepatcht. Ja, das ist doch ein Verrückter. So. Auch so eine Blockliste ist relativ unschön, weil die muss ja irgendjemand erstellen und dann entscheidet derjenige, wer da geblockt wird und wer nicht. Und ich möchte jetzt da nicht unterstellen, dass es da malicious Leute in der Community gibt, die absichtlich normale Nodes da draufsetzen und bannen, aber es ist natürlich trotzdem, je nachdem, wie sehr das mit Gospel genommen wird, halt diese Banliste, auch ein Machtzentralisierungspunkt und könnte auch missbraucht werden. Ja. Ja. Und was ist, wenn dann mal eine IP-Adresse auf dieser Liste ist? Die Instanzen von den malicious Nodes wird irgendwie runtergenommen, irgendwann hört es auf, aber diese Liste bleibt bestehen und dann irgendjemand kriegt später diese IP-Adresse zugewiesen, will wieder eine Monero-Node aussetzen, ja, dann verbindet sich niemand damit. Also irgendwie diese hartgekodeten... Mit den Node-Flight-Listen gibt es genau das gleiche Thema. Ja. Wie kommt man da runter, wenn man drauf ist? Ja, also das so viel zum Thema Civil-Attacke. Würde mich interessieren, für die Leute, die auch eine Full-Node betreiben, so wie Krisha, ob ihr da irgendwas mitbekommen habt, beziehungsweise wie ist das denn? Wenn ich meine eigene Full-Node betreibe, dann kann ich tatsächlich da was mitbekommen, ne? Oder wenn ich Cakewallet eigentlich benutze oder Monerojo und deren oder XMRTO die Node, dann betrifft mich das ja immer noch, ne? Weil die Remote-Node ja wahrscheinlich auch mit Dandelion broadcastet. Ja, Coaches werden nicht ihre eigenen Binaries erstellen, sondern die werden ja auch die vorhandenen Binaries nutzen. Das heißt, die sind genauso anfällig für diese technischen Probleme wie alle anderen Clients. Ja, also ich hatte das Problem auf jeden Fall. Ich hatte zwei Full Nodes, immer mit den neuesten Versionen. Immer wenn eine neue Version kommt, prüfe ich die Hashes, installiere die gleich auf meinen ganzen Nodes. Und selbst obwohl ich die neuesten Versionen immer habe, und gerade jetzt würde ich immer ein gutes Auge drauf behalten, ob es nicht schon eine neuere Version von Monero gibt, weil es kommen einige Fixes gerade. Und das hatten wir noch nie, dass immer so kurze Release-Zyklen kommen, ne, von Point-Releases. Ich habe jetzt vorhin, habe ich das Update auch manuell installiert, aber hast du jetzt mal versucht, das über den Auto-Updater sich aktualisieren zu lassen? Da ist die neueste Version noch die 17.1.5. So, ich schaue kurz mal in den Chat, ob wir schon Fragen bekommen haben. Nein, noch nicht. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Alex, deine Lieblingswebseite bietet jetzt Monero als Zahlungsmittel an. Willst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, endlich muss ich nicht mehr mit Verge bezahlen. Das ist richtig eine Erleichterung für mich. Ja, also ich habe es jetzt auch nur auf Screenshots gesehen. Freunde von mir haben das sozusagen getestet. Und ja, Freunde, ja, ja. Das scheint ja ein Zahlungsanbieter zu sein, der jetzt mit mehreren Pornoseiten zusammenarbeitet. ProBilla heißen die. Und ja, da werden wir vielleicht auch ihr könnt euch das ja einfach selber anschauen. Dann geht da mal auf pornhub.com oder so und versucht da die Premium-Membership zu kaufen. Das kommt auch überhaupt nicht komisch da in eurer Internet-History. Aber ja, scheint wohl nativ Monero zu unterstützen, ne? Dass ich tatsächlich einen QR-Code, eine Adresse angezeigt bekomme und dann da einfach hinbezahlen kann und dann schwuppdiwupp bin ich Premium, oder was? Wichtig in dem Kontext finde ich auch noch mal das Warum, ne? Also es war ja so, dass die bislang ihre Zahlungen wohl über Mastercard und Visa abgewickelt haben, also über Kreditkartenzahlungen. Und diese beiden Unternehmen eben gesagt haben, nee, das ist ja hier alles Schmutz und Dreck und wollen wir nicht. Und also jetzt ohne irgendwelche Rechtsprechung oder irgendwelche richterlichen Urteile haben diese Privatunternehmen einfach so hausrechtmäßig gesagt, so, nee, eure Zahlungen wickeln wir jetzt nicht mehr ab. Was ich halt auch wieder krass finde, ne? Und das auch wieder quasi ein Argument dafür ist, dezentrale Kryptowährungen zu nutzen, die nicht auf große Portale oder auf große Plattformen angewiesen sind, so wie es ja jetzt auch innerhalb der EU für Kryptowährung allgemein geplant wurde, sondern dass man eben sagt, also die Kohle muss auch noch peer-to-peer transferiert werden können und die Handelsplattformen sollten optional sein. Der Grund dafür war, dass bei Pornhub illegale Pornografie hochgeladen wurde. Und deswegen haben die Kreditkartenzahlungsdienstleister das gekündigt, die Zusammenarbeit. Und Pornhub hat jetzt darauf reagiert, dass nur noch verifizierte Mitglieder uploaden können. Also grundsätzlich, es gibt ja immer legitime Anwendung für sowas, ne? Genauso wie, was weiß ich hier, so Schwarzgelderpressung oder Drogenhandel und so weiter. Aber die Frage ist eben, also was ist verboten, was ist erlaubt, wer bestimmt's, ne? Und kann man da wirklich eingreifen, solange man es kann. Ja, also man kann jetzt moralisch in dem Fall dafür argumentieren, ja, war doch eine richtige Entscheidung, ne? Weil die da Kindesmissbrauch und so reingestellt haben, denen alle Finanzmittel abzudrehen, würde ich auch befürworten, ja, bin ich absolut dabei. Aber also jeder, der eben die Gesetze festlegt, der kann dann auch sagen, so, und du darfst jetzt nicht mehr am Geldfluss teilnehmen, weil Doppelpunkt oder Dollar-Rechtsprechung. Ich wurde gerade noch verbessert in Telegram, und zwar ist das kein von ProBiller keine native Monero-Integration, sondern die nutzen Coin Payments. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so sehr aus, dass ich Coin Payments schon mal gehört hätte. Ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Aber das finde ich schade, ja. Also ich meine, ich finde es echt nice, dass Monero da unterstützt wird, aber dass es eben nicht nativ gemacht wird mit zum Beispiel BTC Pay Server, die ja auch eine Monero-Plugin haben, sondern über so Anbieter. Keine Ahnung, das ist für mich noch nicht so das Wahre. Ja, aber ich glaube, dass wenn du der Betreiber von YouPorn bist, du hast halt keinen Bock, dich hauptsächlich darum zu kümmern, wie die Geldflüsse sind, sondern das lagerst halt bloß an Dritte. Also. Aber ich meine, vielleicht mittel- und langfristig entwickelt sich das tatsächlich so hin, dass du so eine Finanzabteilung bei einem digitalen Unternehmen wie Pornhub dann hast und die wirklich damit beauftragt sind, die Server instand zu halten, dass die Leute eben mit Kryptowährungen bezahlen können. Das fände ich nice. Die Frage ist ja auch, inwieweit man es automatisieren kann. Ne? Wenn es halt wirklich, ich sag mal, für die Pornhub-Betreiber ein leichtes wäre, dass mit jedem neu angelegten Konto auch automatisch eine Monero-Wallet verknüpft wird und was weiß ich, Zahlungseingänge und so weiter. Also wenn man das alles wegautomatisieren kann und die müssen quasi nur noch ein Programm starten oder einen Dienst laufen lassen, ich glaube, dann ist die Hemmschwelle auch geringer, das selbst zu hosten. Aber so, und vor allen Dingen, wie gesagt, du trittst ja auch den Honeypot mit ein. Ne? Also das heißt, wenn du deine eigene Monero-Wallet machst und gerade so bei so großen Diensteanbietern wie Pornhub und du hast dann nachher, was weiß ich, irgendwie fünfstellig Moneros im Netz rumliegen, die willst ja auch irgendwie abgesichert und auf Cold-Wallets und haben. Das stimmt, ja. Und so wenig Gebühren wie möglich zu zahlen an Zahlungsdienstleister. Ja. Da kann man nur hoffen, dass es tatsächlich fünfstellige Beträge und aufwärts sind. Also ne, das ist doch jetzt so ein echter Use Case mal für Monero, für alle Leute, die nicht wollen, dass Pornhub Premium auf der Kreditkartenrechnung steht, dann ist jetzt hier mal ein echter Anwendungsfall für den Fall. Ehrlich gesagt auch lange überfällig, ne? Also das, ja. Das ist da so ein super Use Case für anonyme Kryptowährungen. Aber da gibt es doch auch gerade deutsche Gesetzesvorschläge, dass man diese Seiten sperren möchte, weil die keine Altersprüfung durchführen, oder? Mhm, ja. Und Pornhub ist ja ein deutsches Unternehmen, oder? Echt? Wäre mir neu. Bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Interview gesehen habe mit dem Betreiber von diesen ganzen Pornhub-Seiten. Das ist ja ein Riesennetzwerk. Vielleicht ist der Firmensitz im Ausland oder so. Aber der Typ, der es gegründet hat, war ein Deutscher auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird das ja auch wieder nur so ein Filter sein. Kommt die IP-Adresse aus Deutschland? Ja, nein. Und dann klickst du dir halt einen Tor-Browser oder einen VPN und hast das Problem auch wieder vom Hals. Schon. Ansonsten blieb ja nur die namentliche Verifikation und das kann ich mir nur schlecht vorstellen. Genau. Also ich lese vielleicht noch kurz hier vor, wer da noch so dabei ist. Brazzers, Mofos, Reality Kings, Erito und noch 100 mehr Webseiten, die jetzt Monero dadurch akzeptieren, durch ProBiller. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass andere in der Branche da auch nachziehen werden. Genau, ich glaube auch, ne, wenn das jetzt einmal so geöffnet ist, die Türe, dann und die wirklich positive Erfahrungen damit machen, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auch zu Livestreams mit Kryptowährungen und so weiter führen könnte. Ja. Wie war das, Grisha? Du hast jetzt doch vorhin dieses Bild gepostet. Bei mir hakt jetzt gerade der Rechner. Das waren aber doch zig verschiedene Währungen, die akzeptiert haben. Ne? 9 oder 12 Stück oder was? Ja, auch Verge, Bitcoin Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether. Das wäre zum Beispiel so ein Stress, den ich mir gar nicht antun würde. Ne? Also ich würde so, also klar, ne, wir würden Bitcoin und Monero als einziges akzeptieren, aber warum man sich da jetzt diese ganzen Ramschwährungen eintritt mit noch viel mehr Volatilität als Bitcoin? Die müssten sich ja nicht drum kümmern. Macht ja alles dieser Zahlungsdienstleister. Ja, aber auch der Zahlungsdienst, ja. Es ist so geil, was die für Währungen anbieten, ne? So Puma Pay, Waves. Das sind so, sind jetzt nicht die Payment Coins, die ich eigentlich so kenne. Aber gut. Wir müssen noch kurz erwähnen, dass Verge doch diesen Pornhub-Deal damals geschlossen hat. Ja, genau. Die haben Geld bezahlt dafür, dass sie reingenommen werden. Ich frage mich, wer außer den Gründern sich da einen Account gekauft hat. Ja, okay. Ich frage einfach mal in den Raum hier, Coach und Skitty, wollt ihr auch noch was zu Pornhub oder eins von den anderen Themen sagen, die wir bis jetzt angesprochen haben? Ja, ich würde dann aber... Du hast dich kurz entmutet und dann hast du dich wieder gemutet. Geht's jetzt? Jetzt geht's, ja. Ja, ich würde dann mal was zu sagen. Ich denke, das Auslagern auf Dritte hat mehr mit der Volatilität zu tun, als dass die zu faul sind, das selber zu implementieren. Weil letztendlich geht es ja darum, dass man am Ende Euro im Konto hat und nicht Monero. Richtig. Also ich glaube, es ist beides, ne? Also die Volatilität ist natürlich das eine, aber auch den ganzen administrativen Kram und die Security, die möchtest du ja nicht unbedingt selber pflegen, wenn das nicht dein Kerngeschäft ist. Ja, aber ich habe ja, also wenn ich so ein großes Unternehmen habe, dann habe ich ja auch Summen, die zusammenkommen und die muss ich ja irgendwie absichern. Und das jetzt über Futures oder sowas zu machen, wäre wahrscheinlich ziemlich komplex und würde jetzt den Fees auch nicht entsprechen. Und ich denke, das ist für die eher wichtig, so ein Geld rumzubauen, dass der trotzdem an Euro kommt dann am Ende. Ich kenne mich jetzt leider in den Bezahlmodellen nicht aus, aber was haben die denn so für Preispakete? Also ist das irgendwie monatlich oder jährlich oder wie machen die das? Ja, das ist wahrscheinlich auch das nächste Problem. Also man hat auch so, also man kann so Einmalzahlung tätigen oder halt eine monatliche Abrechnung. Und mit Kryptowährungen ist es ja eher schwer, das so zu realisieren, dass man. Also gerade Micropayment ist in Sachen, also gerade was die Transaktionsgebühren angeht, natürlich ein schlechtes Geschäft für beide Seiten. Ja, auch, dass man das nicht automatisch abrechnen kann. Ne? Also eine Kreditkarte kann ich ja jeden Monat wieder belasten. Von meinem Wallet muss ich die Zahlung ja jedes Mal wieder tätigen. Dann da muss ich ja aktiv werden. Ich denke, da ist das Interesse einfach gering für solche Websites. Also das ist so ein UX-Problem. Also ich meine, das kommt dann drauf an, wie einfach einem der Bezahlprozess gemacht wird. Weil angenommen, ja, du gehst auf pornhub.com und bist da eh authentifiziert durch deinen Browser und dann ne, wie so ein Adblocker-Fenster kommt praktisch ein QR-Code hoch, der dir sagt, jo, es wäre mal wieder Zeit, dass du hier bezahlst, wenn du Premium weiter nutzen willst. Und du ziehst praktisch deine Mobile-Wallet raus, scannst den Code und es geht praktisch instant weiter. Dann fände ich es noch relativ okay, wobei du natürlich auch recht hast, dass es erfordert überhaupt eine Aktion, anstatt dass es einfach abgebucht wird. Und ich stelle dann irgendwie zwei Wochen später fest, oh Mist, die haben ja das abgebucht. Ja, ich denke, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das einfach vergessen. So. Also, ja, ja. Die haben ihre Kreditkarte hinterlegt und dann wird es immer wieder abgebucht. Das ist natürlich für so Betreiber schön, wenn das Geld dann immer reinfließt. So das McFit-Modell. Ja, ich hatte eben nochmal geguckt und das ist tatsächlich nur für Pornhub gesperrt worden. Also Mastercard und Visa. Also der Zahlungsdienstleister selbst kann noch vier Transaktionen weiterleiten. Und in Deutschland gibt es die Möglichkeit, mit Lastschriften zu bezahlen, aber ja. Okay. Ich glaube, wir können auch zum nächsten Thema übergehen. Ja, warte mal. Wir können zum nächsten Thema gehen. Okay. Till, das ist dein Thema, glaube ich, auch. Oder? Nee, Alex hat es auch vorbereitet. Till hat hier einen guten Artikel rausgesucht, den wir auch in den Show Notes verlinken werden, der so ein bisschen einfach die Risiken der digitalen Euro-Bewegung beleuchtet. Es gibt ja jetzt immer wieder diese Stimmen, ne, dass der digitale Euro vielleicht kommt. Und was ich ganz schön fand in dem Artikel, so ja, die Aussage von Christine Lagarde, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird und der digitale Euro, wenn dann dazu kommt, kann man ungefähr mit den Aussagen einordnen, so ja, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erbauen. Und da gehe ich eigentlich sehr mit dem Autor mit. Ne? Ich würde da überhaupt kein Gewicht an so eine Aussage dran heften, weil eben im nächsten Moment, ja, dann hat sich ein Umstand geändert und dann auf einmal heißt es, oh ja, aber damit wir alle patriotisch sind und damit sich Corona nicht weiter verbreitet, dürfen wir jetzt kein Bargeld mehr benutzen und deswegen brauchen wir jetzt den digitalen Euro. Also ich würde es nicht ausschließen, deswegen, ja, fand ich einen ganz schönen Artikel zum Lesen und wie gesagt, der für die Leute, die sich da vielleicht noch keine Gedanken drüber gemacht haben, erklärt vielleicht auch so die Probleme, ja, dass wenn wir kein Bargeld mehr haben, eben alles überwacht werden kann. Und ja. Er hatte sie ja auch insbesondere nochmal darauf gemünzt, dass ja quasi die Negativzinsen, also das ist ja im Moment mehr so ein Problem von Banken untereinander und gegenüber der Zentralbank. Aber wenn das eben weiter ausgeweitet würde, auch auf die Privatkunden, dann klar, ne? Also wenn das ganze Bankgeld dann in Bargeld abfließt, dann können sie halt keine Negativzinsen draufziehen. Aber wenn es kein Bargeld mehr gäbe, dann könnten halt diese Negativzinsen auch auf die Endverbraucher, also auf die Kunden ausgeweitet werden. Ne? Und das war ja auch so ein Punkt, den er damit angesprochen hatte, den ich auch spannend fand. Und du könntest, das fand ich auch wirklich gut, wie du gerade gesagt hast. Stell dir vor, jeder hätte einfach ein Konto bei der Zentralbank und die kann dann da die Steuern direkt abführen, die kann ein Grundeinkommen direkt ausschütten und so weiter. Das wäre doch klingt doch schon mal verführerisch auf den ersten Blick. Ja, ja. Und vor allen Dingen sehen die ganz genau, wer mit wem, wofür. Das ist alles schrecklich. Das heißt, nur noch legale Transaktionen würden stattfinden. Es gäbe keine Kriminalität mehr eigentlich, weil man könnte sie ja gar nicht finanzieren. Und also die, das eine ist ja eben, also rückwirkend, ne, halt quasi, du hast was Kriminelles gemacht und deswegen wirst du jetzt bestraft oder wir bla bla bla. Aber du kannst ja auch präventiv Konten sperren. Ne? Also das war ja genau das, was wir jetzt bei Pornhub gesehen haben. Ne? Also du verbietest denen einfach weiter Geschäfte zu machen in die Zukunft. Also nicht nur die Bestrafung über Fehlverhalten in der Vergangenheit, sondern auch die Verhinderung von Straftaten in der Zukunft. Oder was heißt von Straftaten? Ne? Also ist ja dann immer Geschmackssache, für was man dann gerade mal so sperrt. Ja. Was ist jetzt eure Einschätzung so langfristig, der digitale Euro? Was sehen wir in Zukunft? Ich denke, also der kommt mal, so oder so. Also ich kann mir vorstellen, ja, sprich Tim. Ja. Till, was sagst du? Also ich gehe halt davon aus, dass wenn das kommt, dann sind wir da noch sehr weit von entfernt. Ne? Weil gerade in Europa haben wir halt den Vorteil, dass da sehr viele mit am Tisch sitzen und mitdiskutieren und mitverhandeln wollen. Und also das ist zum Beispiel in Amerika, könnte ich es mir leichter vorstellen. Ne? Da kannst du es halt top-down einfacher durchsetzen. In Europa hast du viel mehr Stakeholder und da hast du auch, also weiß ich, ich glaube, dass es bei uns weiter entfernt ist als in zentraler organisierten. Coach, hast du eine Meinung dazu? Sonst springe ich da kurz ein. Ich würde auch was sagen. Ja, gerne. Ich denke, man könnte das als Parallelsystem einführen, also dass man so nebenher Existenzen hat erstmal. Und die Negativzinsen, das ist natürlich, das ist ja so eine Vorstellung, die für Banken gerade gruselig ist. Es gibt einige große deutsche Banken, die viel Bargeldbestand haben, also nicht im Sinne von Giralgeld, sondern wirklich Bargeld. Da hat man ja schon mit dem Aussortieren des 500-Euro-Scheins die Kosten enorm erhöht, um Bargeld zu lagern. Und ja, auch ja, zahlungskräftige Kunden von Banken, auf die wird ja der Negativzins schon umgelagert. Also jeder, der ein Konto mit ein bisschen mehr Geld drin hat, dürfte das mit den Negativzinsen dann auch schon selber gemerkt haben. Das ist natürlich mit Zentralbankgeld oder digitalen Zentralbankgeld deutlich einfacher, da was zu machen. Du meinst einfacher weiterhin Negativzinsen? Ja, mit Bargeld ist es ja logischerweise gar nicht möglich, weil das kann ja niemand nehmen. Aber ich könnte mir halt, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass man dieses digitale Geld dann irgendwie so einführt, dass man vielleicht einen Wechselkurs erstellt und vielleicht Rabatte auf Zahlungen mit diesem neuen Geld gibt und so das alte einfach rausdrängt oder so. Also dass es einfach eingeführt wird von heute auf morgen, das kann ich mir in Europa nicht vorstellen. Also das ist sowas, was man vielleicht in China machen könnte, aber hier denke ich nicht. Mhm. Ich denke schon, dass es sich früher oder später so einbürgern wird, dass man gar keine andere Wahl mehr hat. Dass man beispielsweise, wie das Skitty schon gesagt hat, man jetzt sagt, okay, die Milch kostet jetzt 10 Euro, aber wenn du mit digitalem E-Euro zahlst, zahlst du halt nur 5 Euro dafür. Und dann wirst du halt bestraft, wenn du Bargeld hast. Also, ja, das halte ich auch für realistisch. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es noch so weit entfernt ist. Ich denke mal, in den nächsten 5 Jahren werden wir das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mitbekommen oder verpflichtend in irgendeiner Art und Weise, damit zahlen müssen oder eben nicht. Man hat ja auch dann die totale Kontrolle. Also du magst die AfD beispielsweise, dann heißt es, ja gut, dann bekommst du kein Geld mehr von der Bank oder bekommst höhere Zinsen. Ich meine, es gibt keine Grenzen. Also schon bedenklich, was da auf uns zukommt, beziehungsweise was da schon im Gange ist, auch mit China. Da war gerade noch die Frage im Telegram-Chat, ob wir erwarten, dass 2021 ein Sozialkreditsystem kommt, also à la China. Ah, Ich glaube, 2021 ist noch zu früh. Ne? Vielleicht unterschätze ich jetzt auch den Short-Term. Ich glaube, auf die lange Frist ist es sehr realistisch, weil ich auch schon den ein oder anderen Politiker sich positiv zu dem Sozialkreditsystem haben äußern hören. Aber ich glaube, 2021... Okay, obwohl, ich sollte nichts sagen, nachher jinx ich es noch und wie 2020 gezeigt hat, kann sich die Welt sehr schnell auf den Kopf stellen. Ich sehe das nicht. Ich sehe eher, dass wir mal so eine CO2-Steuer bekommen, die dann pro Kopf jedes Jahr neu verteilt wird und dann gibt es so einen Handel. Das finde ich übrigens sehr cool. Diesen Vorschlag gibt es ja auch schon seit den 90er Jahren irgendwie und wurde nie umgesetzt. Ja, vielleicht sowas erstmal. Aber sowas jetzt mit sozial, dieses China-System, das sehe ich hier nicht. Auf ganz lange Sicht vielleicht schon, aber jetzt ein bisschen gerade nicht. Ein bisschen ist das ja schon existent in Deutschland mit der Schufa und so, ne? Ja, das stimmt. Also du hast ja eine Kreditscore. Das ist jetzt halt nur nicht so, dass, keine Ahnung, dass in meisten sozialen Interaktionen der relevant ist, beziehungsweise ich weiß es nicht, weil ich mit der Schufa keine Probleme habe. Also vielleicht für Leute, die da bei der Schufa auf dem Kicker sind und die sich dann im Mediamarkt einen Fernseher oder so kaufen wollen, die können das dann halt nicht machen, was ja auch schon Social Credit ist dann, zu einem gewissen Grad zumindest. Du kannst halt keine Verträge mehr abschließen, ja? Mobilfunk, Internet, Wohnen. Genau, sowas war das, ja. Das ist ja schon echt scheiße. Vor allem die Schufa ist ja eh voll die Drecksorganisation, oder? Das ist doch voll die private, das ist ja ein Privatunternehmen, soweit ich weiß. Die haben Zugriff auf allen Scheiß. Und du kannst dich nicht mal dagegen wehren. Should have used Monero. Bei welchem Mobilfunkanbieter kannst du noch gleich mit Monero zahlen? Ja. Ich sehe da eine Marktlücke für uns. Andere haben aber schon erkannt, dass Monero sich ordentlich lohnt. Zum Beispiel Tails. Tails OS ist ja dieses auf Tor basierende Betriebssystem, Live-Betriebssystem, das auf Spenden angewiesen ist. Und die bieten seit diesem Jahr oder seit Mitte des Jahres jetzt auch an, dass man dort mit Monero spenden kann, weil das immer wieder gefordert wurde, ja, schon vor lange. Tatsächlich bekommen die über Monero jetzt die meisten Spenden rein. Also im Kryptowährungsbereich zumindest. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, der Tor-Browser spielt da auch mit rein. Also ich glaube, Tails OS und Tor an sich, Tor-Browser, sind irgendwie eins oder arbeiten auf jeden Fall irgendwie zusammen und das spielt da mit rein. Also mega cool auf jeden Fall. Wenn mein Rechner noch mit mir sprechen würde, würde ich jetzt mal bei tor-project.org gucken, ob da Tails mit promoted wird. Ich weiß nicht, ob das von derselben Orga ist. Ich meine, ja. Und also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt mehr Monero-Spenden als Bitcoin-Spenden. Richtig. Nicht schlecht. Man muss echt dazu sagen, Bitcoin ist 100-mal größer von der Marktkapitalisierung als Monero. Ja. Von daher ist es schon eine fette Sache. Und an der Stelle auch noch ein Fact, es gibt nur 8-mal mehr Bitcoin-Nodes als Monero-Nodes, obwohl Monero so viel kleiner ist. Also wer ist hier dezentraler? Also ich finde es auch eine gute Nachricht mit Tails. Vor allem, wer Tails nutzt, ist ja auf Privatsphäre bedacht. Das heißt, es ist ja die Target-Gruppe eigentlich auch für Monero. Und genauso wie Tails und Tor eigentlich sich super ergänzen, ergänzen sich eben auch Tails und Monero. Ja. Ja. Kleiner Nachtrag, du kannst auch einen Handyvertrag bezahlen mit 2 Zahlungsanbietern, und zwar Bitrefill und xmr.to. Dann kannst du auch mit Monero deinen Handyvertrag zahlen. Sehr gut. Wahrscheinlich dann musst du auch jeden Monat wahrscheinlich wieder eine Monero-Transaktion tätigen, nehme ich mal an. Aber unmöglich ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch so Zahlungsdienstleister, die es dir anbieten, dass du mit Monero bei Amazon zahlen kannst. Ne? Ich muss gerade dran denken, dieses einmal im Monat zahlen ist ja auch irgendwo ein Relikt aus der Bankenzeit. Ne? Einmal im Monat, das ist nicht so ein aufwendiges Intervall, ja, dass ich das jeden Tag machen müsste, sondern, aber es ist auch nicht so selten, dass ich dann super viel bezahlen müsste auf einmal. Und bei Monero eigentlich muss man ja, also ich meine, man könnte ja auch vierteljährlich bezahlen für so einen Dienst wie Pornhub. Man müsste es ja nicht monatlich machen. Ich dachte ja immer, die Zukunft von Payments sind wirklich Micropayments, dass du im Sekundentakt bezahlst quasi. Oder ja. im Minutentakt oder was auch immer. Aber das scheint bisher auf jeden Fall noch nicht in die Richtung zu gehen. So, weißt du, alles Payment as a Service und dann Payment per Second, so, ne? Dass es wie so ein Livestream ist, deine Transaktion aus deiner Wallet zum Dienst hin. Ich meine, mit Lightning geht das ja, ne? Also dafür brauchst du halt ein Lightning oder eine Second Layer, dass du das Geld streamen kannst. Ja, aber auch jetzt von den Leuten, die das Geld annehmen wollen, also deinen Dienst, den du da buchen möchtest, das wird ja eigentlich nicht so angeboten. Ne? Die aber wollen ja schon, ja? aus der Sicht eines Selbstständigen, ne, der dann auch so seine Steuern machen muss, also je weniger Rechnungen du schreibst, desto besser in Sachen Buchhaltung. Und wenn ich für jede Minute Telefonat eine eigene Rechnung schreiben müsste mit Umsatzsteuer und tralala, würde ich Zahnfleischbluten kriegen. Dafür gibt es Safdesk. Okay, ja. Dann vielleicht noch zu CipherTrace, die ja zwei Patente zur Verfolgung von Monero eingereicht haben. Und ich lese einfach mal kurz vor, was die Patente so abdecken. Also laut einem Artikel, den wir, ja, das ist der Blogpost von denen, okay. Also sehr authentisch wird das ja dann sein. Und zwar forensische Tools zur Untersuchung von Monero-Transaktionen oder Transaktionsströmen zur Unterstützung bei finanziellen Untersuchungen. Ne, das heißt, wir müssen Follow the Money machen und CipherTrace will da ein Tool für die Forensik bereitstellen. Entwicklung ursprünglicher Rückverfolgungsmethoden basierend auf Simulationstechniken und Bayesian Ansätzen. Bayes sagt mir zwar noch was, ich verstehe aber darunter trotzdem nichts. Kann einer von euch dazu vielleicht was sagen? Nein, ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es aber auch nicht nachgegoogelt. Da kommt gleich noch mal, vorher kam noch irgendwie so eine andere Formulierung, die ich auch noch nie gehört hatte. Aber deswegen, also das Ganze ist so ein bisschen Marketing-Sprech alles. Okay, dann lesen wir weiter. Statistische und probabilistische Methoden zur Bewertung von Transaktionen und zum Clustering wahrscheinlicher Besitzer. Also probabilistisch heißt ja Wahrscheinlichkeit, ne? Ja. Das heißt, ich kann sagen, mit 80% Wahrscheinlichkeit, Grisha, gehört dir dieser Output XY, oder? So verstehe ich das jetzt. Beziehungsweise ich kann sagen, mit 80% Wahrscheinlichkeit gehören diese 5 Outputs, Grisha, oder so. Das haben die ja schon mal vorgestellt. Ja, das war doch auch Thema in dem Call mit Sarang, oder? Ganz genau, ja. Ja, genau. Monero Decoy Reduction ist ein weiterer Punkt. Und da könnte mir einen Angriffsvektor vorstellen. Ich frage mich nur, warum man dafür ein Patent braucht. Ist halt, ich mache viele Monero-Transaktionen oder wenn Geld auf eine Börse geschickt wird oder wenn eine Börse Geld an eine Wallet weiterschickt, dann muss die Börse das halt melden und ich kann somit einen Decoy, wenn er irgendwo vorkommt, kann ich ihn vielleicht wegstreichen. Ob das so viel bringt, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja auch keine Reduzierung von Decoys, sondern es ist mehr ein Flooding von Decoys. Also ja, aber ich glaube, Decoy heißt ja, dass es versteckt ist, ne? Und wenn du den Decoy reduzierst, dann lüftest du sozusagen das Hütchen und siehst, ob darunter tatsächlich der Spending Output ist oder nicht. Und du kannst ja auch bei irgendeiner anderen Attacke, ich habe jetzt den Namen vergessen, war das, dass wir eben halt eliminieren können, was auf jeden Fall kein Spending Output ist, weil wir wissen, dieser Output wurde wann anders ausgegeben. Das heißt, in meiner Ring-Signatur sind jetzt halt nur noch 10 Decoys anstatt 11. Und je weiter ich das halt runterschrauben kann, ja, dass es nur noch 2 sind, dann habe ich praktisch einen 50-50 Chance, den Spending Output zu raten. Aber ich sag mal, wenn der Anbieter, also wenn CipherTrace jetzt quasi so ein Flooding machen würde, ne, von eigenen Decoys, um die dann nachher wieder rausziehen zu können. Und 3 andere Unternehmen machen das aus. Dann haben wir doch alle was gewonnen, oder? Solange diese Unternehmen nicht miteinander kooperieren, machen sie sich gegenseitig die Arbeit schwerer. Das stimmt, ja. Schwierig wird es dann halt, wenn so IRS oder CIA oder wer auch immer halt eine Autorität über all dem sagen kann, ja, und ihr müsst jetzt hier richterlicher Beschluss, was weiß ich, wir machen jetzt hier die Superdatenbank. Ja, aber das müsste ja auch intergovernmental sein. Also das heißt, da müssten in China und Russland müsste es ja dann auch verpflichten, da mitzuspielen. Ja, aber jetzt zum Beispiel, dass die amerikanische Geheimdienste und Europol zusammenarbeitet, das fände ich jetzt nicht weit hergeholt. Ne? Wenn ein paar europäische Unternehmen gäbe und ein paar amerikanische, ich glaube, das wäre dann schon letztendlich eine Datenbank. Ja. Okay, also dann probabilistische Ansätze zur risikobasierten Monero-Geldwäschekontrolle. Das ist wahrscheinlich auch, wie die in dem YouTube-Gespräch mit dem CEO da besprochen haben, letztendlich hat die Börse halt eine API laufen, die dann sagt, jo, 80% Risikoprofil, lassen wir durchgehen oder lassen wir halt nicht durchgehen. Und da hatten die ja auch in dem Video schon dazu gesagt, beziehungsweise Sarang hat halt angegriffen oder kritisiert, dass es halt Annahmen braucht, um so ein Risikoprofil zu erstellen und diese Annahmen sich halt auch irren können, dann hast du halt komplett wirre Zahlen, die halt überhaupt nicht der Realität entsprechen. Im Chat kommt die Frage auf, ist Monero somit noch anonym? Also bis jetzt haben wir außer Ankündigungen noch nicht viel gesehen. Also ich nicht. Wird sich zeigen, denke ich, aber ich sehe auch nach dem Sarang-Video jetzt eher nicht die große Gefahr. Wir könnten eigentlich also, mal, weil ich in der Monero Germany-Gruppe schon ein paar echt gute Angriffsvektoren gesehen habe, die da vorgestellt worden sind, mal so. An dieser Stelle ist mir gestern bei der Aufnahme der Stream abgebrochen, aber nach dem folgenden Schnittgeräusch geht es für dich direkt weiter. Okay, ja, es geht. Gut, warten wir noch kurz auf Till. Wo haben wir uns jetzt verloren? Was haben wir gerade besprochen? Ich habe gefragt, ob wir eine Sondersendung machen sollen zu Angriffsvektoren, weil in der Telegram Germany Gruppe haben schon ein paar echt gute Sachen geschrieben. Die jetzt auch über Breaking Monero hinausgehen oder dazu? Ich meine ja. Gerade Paul und Max haben da schon echt ein paar schlaue Sachen mal geschrieben. Vielleicht kommt die Sondersendung, vielleicht auch nicht. Ich schau mal. Ich kann noch mal gucken, was die mir damals geschrieben haben. Oder vielleicht können die mir auch noch mal schreiben. Einfach, ob sich das lohnt, da eine Sendung drüber zu machen. Ja, also wenn wir eine machen, dann sollten die aber dann auch kommen, dass sie es erklären können. Richtig. Ketel, wie sieht's bei dir aus? Können wir weitermachen? Ich höre dich sehr leise. Ich höre dich auch sehr leise und ich habe Standbild. Kein Standbild bei mir. Achso, okay. Das ist nur das Thumbnail, das Standbild. Das, ansonsten ist es das Logo. Kein Monero Mumble ohne. Das gehört dazu. Das ist wie so die Intro-Musik. Jetzt geht's wieder. Ja, also ich sehe euch, ich höre euch. Läuft der Stream wieder? Der Stream läuft auch wieder, ja. Genau, also. Ja, wir waren gerade bei dem Cyphertrace-Thema, wie gesagt. Ich hatte da so ein paar Sachen vorgelesen. Eine wichtige oder eine interessante Auflistung im Patent finde ich auch noch ein Tool zur Visualisierung von Transaktionen und Möglichkeiten, gestohlene Monero oder illegale Monero zu tracen. Ja, also so stelle ich mir eigentlich mit meiner naiven Amateurmeinung die Arbeit bei einem Chain Analysis Unternehmen vor, dass sie eben so Minority Report mäßig Screens vor sich haben und dann eben so die Transaktionsgraphen sehen, wo halt ja das grafisch dargestellt wird, so und dann schickt diese Adresse an diese Adresse oder an diese zwei Adressen einen unbekannten Betrag in Monero, ja, weil wir haben ja Confidential Transactions und von dort geht es dann dahin und dann letztendlich landet es bei der Börse. So. Also das finde ich schon, okay, wir waren doch schon die ganze Zeit live, oder? Ja. Okay, ich habe gerade so Schreck bekommen. Ja, genau, das finde ich ein interessantes Tool. Wenn da irgendwann mal was geleakt werden sollte, bin ich all ears. Aber wie Till auch schon gesagt hat, das sind jetzt erstmal nur wieder Behauptungen. Und ein Patent zu beantragen, heißt noch nicht, dass ich ein Patent habe. Und genau. Aber andererseits, also ich meine, so ein Patent, ne, das setzt doch schon konkrete technische Lösungen voraus. Das ist ja keine Absichtserklärung, sondern ich kann ja nur etwas patenttechnisch schützen lassen, was halt technisch ausgeklügelt beschrieben ist. Also da bin ich echt mal gespannt. Und Softwarepatente gibt es ja eigentlich auch nicht. Also ich bin gespannt, was da mal wirklich an Dokumenten irgendwann veröffentlicht wird. Es gibt keine Softwarepatente. Das ist dann alles Copyright. Ja. Mhm. Okay. Cool, das wusste ich nicht, wieder was gelernt. Ja, also Cyphertrace, es bleibt spannend. Die hatten ja auch den, das war ein anderes Unternehmen, die den Vertrag da von der IRS bekommen haben, ne? Ja, okay. Also die beziehen sich ja, glaube ich, in der Einleitung darauf, auf das Department of Homeland Security. Ah, stimmt, genau, das war das, ja. Genau. Ich weiß, hast du auch die deutsche Übersetzung? Nee, ich hatte jetzt den Pastebin von dir offen. Ja, genau, den meinte ich. Also da hatte ich diese deutsche Übersetzung drin. Die können wir dann auch nochmal verlinken. Also das ist ja deren Blogpost. Das würde ich mal so als Primärquelle sehen. Mhm. Kommen wir zum nächsten und letzten Thema für heute. Der Dienst XMR.to, den wir alle so mögen, hat jetzt angekündigt, dass er IP-Adressen speichern wird und auch verknüpfen wird mit Zahlungen, solange diese IP-Adressen einem Virtual Private Netzwerk Dienst kommen. Also, wenn du VPN nutzt, wird deine IP-Adresse gelockt mit Zeitstempel und die locken dann auch die Transaktion und das wird verknüpft. Also, das heißt, ohne VPN habe ich mehr Privacy als mit VPN. Das Kann man so nicht sagen, aber dann sollte zumindest kein Log stattfinden. Aber die loggen ja dann die IP-Adresse des VPN. Ja, die haben ja. Richtig. Wenn der VPN keine Logs hat, dann ist es ja eigentlich egal. Das ist halt die Sache. Du weißt es halt nicht. Genau, da musst du vertrauen. Richtig. Ja, ich habe ja schon öfters mal hier im Podcast gesagt, xmr.to hatte früher auch eine Onion-Adresse für ihren Dienst, die gibt es nicht mehr. Richtig. Heißt jetzt nicht, dass du nicht auch über das Tor-Netzwerk auf die Seite kämst. Das geht immer noch. Würde ich auch jedem empfehlen. Wie es da jetzt ist, ich meine, es ist mindestens genauso leicht rauszufinden, wenn nicht sogar leichter, ob eine IP-Adresse von einer Exit-Node ist. Da gibt es auch zig Listen im Internet, die immer aktuell gehalten werden. Ob dann auch gelockt wird, weiß ich gerade nicht. Aber zumindest seid ihr beim Tor-Netzwerk recht sicher, dass da zwischen den Relays bestimmt nicht gelockt wird und würde auch nichts bringen. Ja. Also wenn es um Sicherheit geht, immer über Tor oder irgendeine andere Zwiebelnetzwerke gehen als über irgend so ein NordVPN, was weiß ich, VPN. Ja. Ein VPN aus der YouTube-Werbung. Genau. Ja. Ich meine, also auch im Tor-Netzwerk gab es häufiger mal Meldungen über malicious Exit-Nodes, die dann irgendwelche DNS-Umleitungen machen oder Traffic mitsniffen. Also ganz ohne ist es auch nicht, aber ja. Nee, aber die Verbindung zu xmr.to ist ja eine TLS-verschlüsselte Verbindung. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr gerade drüber gesprochen habt oder ob wir das irgendwie übersprungen haben, aber Grisha, du hattest im Chat noch was geschrieben wegen Cake Wallet und deren Kooperation mit Comply First. Ja, aber da habe ich mich nicht eingelesen. Da möchte ich nichts zu sagen. Ich habe das auch nur gerade in der Sendungsvorbereitung kurz überflogen. Also Cake Wallet ist ja, glaube ich, die machen iOS und Android oder nur iOS? Beides mittlerweile. Okay. Und die arbeiten jetzt quasi mit so einem Dienstanbieter Comply First, also die halt irgendwie compliant sein wollen zu irgendwelchen Finanzaufsichtsregeln. Was mir dabei aufgefallen ist, als ich vorhin die Webseite aufgerufen habe und auf die About-Seite gegangen bin, habe ich gesehen, Comply First nennt CipherTrace und Tari als Mitwirkende. Also da arbeitet irgendwie Tari mit CipherTrace zusammen für einen Dienst, der, also das war mir irgendwie komisch. Finde ich jetzt auch weird. Ich weiß aber, Tari, dass die ein Paper entworfen haben, wie man Privacy Coins compliant betreiben kann, ohne dass die Privacy von der Allgemeinheit eingeschränkt wäre oder so. Ja. Vielleicht ist es sowas. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es mir jetzt nicht genauer angeschaut. Ich wollte dann noch auf so ein offizielles Statement von Cake Wallet selbst warten. Einfach um keinen Scheiß zu erzählen. Ja, genau. Also das, was du verlinkt hattest, war ja dieser Reddit-Post. Den können wir ja vielleicht auch mit in die Shownotes nehmen. Und das Einzige, was ich danach noch gesehen habe, war eben auf der About-Seite von denen, dass da eben CipherTrace und Tari so in einem Atemzug genannt werden, was ich schon überraschend fand, um es mal so zu formulieren. Ja, ich bin halt der Meinung, ist es natürlich immer besser, wenn du eine Wallet nutzt, die mit niemandem Compliance eingeht, ne? So wie die CLI-Wallet von Monero oder die GUI-Wallet oder whatever, ne? Oder Feather-Wallet. Wo wir gerade bei Feather-Wallet sind, weiß jemand, wie das ist mit xmr.to da? Weil die haben ja so eine Tor-getunnelte Option, das direkt integriert. Ich gehe mal davon aus, es läuft über die API. Gibt es da dann auch was zu? Oder ist das jetzt nicht mehr verfügbar? Gute Frage. Ich verstehe deine Frage so, Feather Wallet bietet dir eine Tor-Integration an, sodass du, wenn du Transaktionen broadcastest, dass diese über das Tor-Netzwerk geschickt werden. Und deine Frage ist jetzt auch, durch die xmr.to-Integration in Feather Wallet, ob diese dann auch über Tor geht? Also früher, also zumindest als ich es mir angeguckt hatte, gab es so ein Häkchen, was man setzen konnte in diesem xmr.to-Tab. Mhm. Und das hat halt gesagt, dass das dann durch Tor getunnelt wird, extra, also auch diese Transaktion. Und dadurch, dass jetzt die Onion weggefallen ist, dürfte das ja relativ schwer sein. Also, es würde natürlich so auch noch gehen, aber dann habe ich halt diese Verschlüsselung des Tor-Netzwerks ja nicht mehr ganz, weil ich ja einen Exit habe. Wie das da ist, weiß ich dann jetzt ja nicht. Das sollte weiterhin funktionieren, weil die Onion-Adresse von xmr.to wurde schon vor 1 oder 2 Jahren abgeschaltet. Ja, das kann nicht sein. Ich habe das davor schon mal benutzt noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich bin mir auch, also ein Jahr gibt es die schon bestimmt nicht mehr. Ich gucke das mal kurz nach. Ja, bitte. Und sowieso so eine API sollte dann im Idealfall auch TLS verschlüsselt kommunizieren. Wir hatten noch eine Frage im Telegram-Chat und zwar wollte Thorsten von Till wissen, was du, Till, über Linux für Hardware-Wallets denkst und was so richtig krass sicher ist. Habe ich keine Meinung zu. Also ich sag mal, Linux selber, da kommt's auch schon, fängt ja sehr früh an, ne? Also es gibt ja in jedem Kernel gibt's ja auch Binary-Blobs, ne? Wo fängt man da an, denen zu vertrauen oder zu misstrauen? Und also es ist halt sehr schwierig. Ich finde das Thema Hardware an sich schon total schwierig, ja. Also weil heute hast du Prozessoren, die wieder Subprozessoren drin haben, die irgendwelche Dinge tun. Also aktuell geht es ja auch wieder darum, diese Secure Enclave-Geschichte, die jetzt für die neuen ARM-Prozessoren und x86-Prozessoren kommen sollen, die dann halt quasi auch wieder so nur Microsoft-gesignte Betriebssysteme erlauben. Also es ist halt sehr schwierig, da eine Abgrenzung zu finden. Ich persönlich würde sagen, wenn es irgendein fertiges Modell gibt, dann sollte das ordentlich gepentestet werden. Und wenn die Pentester sagen, also nach Stand der Technik haben wir da keine Sicherheitslücken gefunden, dann würde ich das auch für mich einsetzen können wollen. Ich würde es immer mal so abstrakt als Modell betrachten und sagen, deine Private Keys sollten niemals irgendwo liegen, wo es möglich ist, dass irgendein Dienstprozess, der auf die Keys zugreifen kann und gleichzeitig aufs Internet zugreifen kann. Das sollte nie sein. Das sollte immer eine Trennung geben. Sonst, wenn du eine Wallet betreibst, ist Linux natürlich immer ein besseres, eine bessere Umgebung als jetzt ein Mac oder ein Windows, weil dort ist es leichter, dass überwachende Software eingreift, die Tastatureinschläge überwacht oder Aber was du da vorschlägst, wäre ja der komplette Ausschluss jeder Form von Hot Wallet. Naja, er möchte Hardware Wallet, über Hardware Wallets reden. Ja, also, das ist für mich die Definition von einer Hardware Wallet. Aber du hast gesagt, also du würdest grundsätzlich, jetzt unabhängig von Hardware Wallet, du würdest grundsätzlich Key und Internet voneinander trennen. Das heißt, wäre Best Practice, ja. Ja, aber du hast ja auch kein, also dann wäre das der Ausschluss von Hot Wallets. Naja, was verstehst du unter Hot Wallet? Eine, die ans Internet angebunden ist? Eine, die dauerhaft synchronisiert mit dem Netzwerk. Naja, du kannst ja auch eine Wallet benutzen ohne Keys quasi. So wie ein Ledger eben funktioniert, der, wo du quasi eine Transaktion in der Wallet erstellst, dann schickst du sie in diese Enklave, wo ein Prozess diese Transaktion mit dem Private Key signiert und dann die signierte Transaktion wieder an die Hot Wallet übergibt und diese gebroadcastet wird. Okay, also dann würde ich das, dann ändere ich meine Antwort von gerade dahingehend um. Ich würde sagen, je weniger Komplexität, desto überschaubarer ist die Aufgabenstellung. Und also so wie ich es auch mache, ich würde halt, wenn man über größere Summen verfügt, würde ich die halt aufsplitten, einen Teil halt als Cold Storage und sei es nur eine Paper Wallet, also dass irgendwie nur die Seeds auf dem Blatt Papier irgendwo sicher einlagern und quasi nur das als verfügbares Volumen auf dem Rechner live betreiben, was man auch tatsächlich gerade irgendwo für benötigt oder ausgeben möchte. Und dann möchtest du vielleicht noch hinzufügen, dass du den Seed nur auf einem Cold Storage Computer erstellst wahrscheinlich, oder? Optional, ja. Habe ich aber auch nicht immer so konsequent gemacht. Okay. Also da wurde mir auch mal empfohlen, apropos Linux und so Paper Wallet, du kannst ja relativ einfach einen ISO-Stick machen, ja. Also ich habe eigentlich auch immer irgendwo einen USB-Stick rumliegen, wo halt ein Linux drauf ist und wenn du den in den Computer reinsteckst und von dem bootest, ist die Umgebung ja relativ gut geairgapped. Und wenn du dann zum Beispiel, gibt es da ja diesen einen Monero Address Generator von Monero Mu, glaube ich. Den kann man sich auch auf einen anderen Stick ziehen und den dann da reinmachen, rüberziehen, ausführen und dann schreibst du halt deine Adresse auf oder schickst einmal da dein Geld hin, machst deine Paper Wallet und dann hast du relativ sicher eine Paper Wallet erstellt. Das ist natürlich null praktikabel, wenn es um die Benutzung geht, aber so für ich lege das jetzt 10 Jahre mal in den Tresor, dann ist das eigentlich eine ganz gute Methode. Also jetzt mal so ein bisschen geplaudert, aber was ich tatsächlich manchmal mache, ist halt, ich generiere mir eine komplett neue Adresse, speichere den Seed in einer KeyPass-Datei, die ich dann auch überall verteile. Ja, also das heißt, die habe ich nicht hier offline, sondern die habe ich ganz im Gegenteil ziemlich online an mehreren verschiedenen Orten. Die wäre natürlich auch angreifbar, ne, aber dafür habe ich mir halt so ein paar, also Schutzmaßnahmen, ne? Du kannst ja dann so eine Schlüsseldatei mit angeben. Du kannst einen Hash verwenden von deinem Passwort statt des Passworts selbst zum Entschlüsseln und so weiter und so fort. Und so würde ich sagen, ist ein relativ guter Schutz für normale Anwendungen gewährleistet. Ja, also das mit dem KeyPass habe ich auch schon öfter gehört, auch dass man sich den Seed als in die KeyPass-Datei reinspeichern kann oder in die Datenbank, dann zieht man sich die Datenbank-File auf einen USB-Stick und versteckt die Datenbank noch, ja, also dass man das halt nicht den USB-Stick in den Laptop reinsteckt und dann sieht man da, die Bitcoin-Seed. Was weiß ich, was die KeyPass-Endung ist. Genau. Also da kann man, glaube ich, beliebig kreativ sein. Da, ich würde so sagen, die sicherste Methode gibt es nicht. Da muss man sich halt selber überlegen. So ein paar Prinzipien, ne, wie dieser AirGap halt, dass du vielleicht auf einem Computer arbeitest, der jetzt nicht gerade mit dem Internet verbunden ist und der, wo du möglichst sicher sein kannst, dass er nicht compromised ist, ist vielleicht ein ganz guter Wegweiser so. Und wie gesagt, ich würde halt auch so ein bisschen diese Eichhörnchen-Taktik machen. Ne? Also nicht irgendwie ein Riesenlager, wo dann alle Moneros drin liegen, sondern ruhig mehrere kleinere Wallets und das immer so ein bisschen aufsplitten. Ne? Also dass man nicht einen so einen Riesen-Honeypot hat, wenn da die Adresse oder die Schlüssel flöten gehen, dann ist gleich alles Vermögen weg, sondern, was weiß ich, dann fehlen da mal halt 200 oder 500 Euro und alles. Und genauso auch, das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal hier in der Sendung, die Mobil-Wallets, ne? Also so Mobile-Wallets, den würde ich halt auch nicht weiter trauen, als ich mein Handy verlieren kann. Und das heißt, auch da sind die Summen halt äußerst klein. Ne? Dann nimmt man so das mit, was man auch im Portemonnaie mit rumtragen würde, was man eventuell mal irgendwo verlieren könnte, aber nicht mehr. Also wer seine Mobile-Wallet quasi als Master-Wallet für alles nimmt, der macht es auch sehr riskant. Und dann noch kein Passwort bei der Mobile-Wallet. Ja, dann sind wir eigentlich durch von den Themen her. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr vortragen wollt? Nö, ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob unsere Gäste noch was haben. Ja, ich kann vielleicht noch sagen, dass ich mich geirrt habe. XMR.io hat keine Onion-Adresse mehr. Ich denke, Feather greift dann einfach über die API durch Tor zu. Da habe ich mich geirrt. Ich denke auch, ja. Warum macht das XMR.io? Damit sie weiter aktiv bleiben können, oder? Ich habe hier gerade einen Reddit-Artikel gesehen. Der Betreiber von XMR.io ist ja Binary Fate. Und ich zitiere ihn jetzt kurz mal auf Englisch. The Onion address is down, pending assessment internal to our business. I find the accusatory tone not just unwarranted, but also unfair. Ihm wurde die Frage gestellt, and are you in a position to answer squarely whether the removal of the Onion link was due to government request? Dann sagt Binary Fate, no, absolutely not. Okay. Also, ich übersetze nochmal auf Deutsch, wir sind ja ein deutscher Podcast. Angeblich nach Binary Fate haben sie die Onion-Adresse deaktiviert wegen ausstehenden Assessments, was ist das deutsche Wort, Alex? Ja, Untersuchungen so, oder? Wegen ausstehenden Untersuchungen in unserem internen Geschäft. Und dann wurde ihm die Frage gestellt, gab es irgendwelche staatlichen Anfragen, diese Onion-Seite abzuschalten? Nein, absolut nicht. Okay, vielen Dank. Ja, die hatten vorher auch schon was auf der Website stehen, also die haben davor schon gesagt, dass sie zwar nicht aktiv die IPs loggen, aber sie, selbst wenn sie es versprechen würden, dass sie es nicht machen, nicht garantieren könnten, dass ihr Hoster das nicht sowieso schon tut. Deswegen. Also ein bisschen komisch ist das schon, aber gut. Alright. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Ihr findet die Links zu den angesprochenen Themen wie immer auf unserer Webseite moneromumble.de. Und ja, dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, euch am 10. Januar 2021 wieder willkommen heißen zu dürfen bei Monero Mumble. Um 18 Uhr peilen wir wieder an. Und ja, Bis dahin wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit, einen schönen Lockdown und stay safe. Bleibt gesund. Viel Spaß auf Pornhub und genau. Ja, pfiat euch. Ja.